给你打开。Paki mit Paki, Titi mit Titi, Nabel mit Nabel. So getraust dich, tanzt du mit mir, wenn du willst und dir gefallen. Und Bammel, die Paki, zusammen Toa, zusammen die Titi, zusammen die Nebel. Wo weht die Tolutik und der Schei, wir tanzen Tolutik und der Schei. Wir tanzen Paki mit Paki, tummer zusammen Titi mit Titi. Wo wege Nabel mit Nabel, was gefällt, tummer all mit Nabel tanzen. Was war da mal Alminar tanzen? Was war da mal Alminar tanzen? Den anderen mit den Zähler, der ist mit mein, dein mit mein, du willst vorwege. Was war da mal Alminar tanzen? Was war da mal Alminar tanzen? Den anderen mit den Zähler, der ist mit mein, dein mit mein, du willst vorwege. Paki mit Paki, Titi mit Titi, Nabel mit Nabel. So vertraust dich, tanzt du mit mir, wann du willst und dir gefallen. Und Bammel, die Paki, zusammen Toa, zusammen die Titi, zusammen die Nebel. Wo wegen, so lustig und so frei, wir tanzen, so lustig und so frei. Wir tanzen, Paki mit Paki, tummer zusammen, Titi mit Titi. Wo wegen, Nabel mit Nabel, und gefallen, tummer all meiner Tanzen. Was macht der Mammer? Almenare tanzen. Was macht der Mammer? Almenare tanzen. Der andere mit dem Zähler, der ist mit mein, seid mit mein, dumm und vorwege. Almenare tanzen. Was macht der Mammer? Almenare tanzen. Den anderen mit dem Zähler, der ist mit mein, seid mit mein, dumm und vorwege.